August 1899. Ein strahlender Sommermorgen am Dortmund-Ems-Kanal. Das kaiserliche Dampfboot Strewe bewegt sich in gemütlichem Tempo vom Schiffshebewerk Henrichenburg in Richtung des Dortmunder Hafens. An den Ufern des Kanals stehen zahlreiche Untertanen und jubeln. Die Siedlung von Philipp Stegers. Bearbeitung Jonathan Kornfeld. Regie Alan Smithy. Mein Name ist Jonathan Kornfeld. Ich bin Drehbuchautor, allerdings nicht besonders erfolgreich. Ein Jahr lang hatte ich wie besessen an einem Drehbuch über Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. Gearbeitet. Jede seriöse Produktionsfirma in Deutschland hatte mein Drehbuch erhalten. Ich wartete. 2 Monate, 3 Monate, nichts. Nach 4 Monaten kamen die ersten Absagen. Das gibt's doch gar nicht. Ich war verzweifelt. Meine finanziellen Reserven waren inzwischen aufgebraucht. Da erreichte mich eine Nachricht. Herr Kornfeld, bezüglich Drehbuch. Ich erwarte Sie heute um 17 Uhr in meiner Villa. Bitte pünktlich. Barbara Kruse. Barbara Kruse war die erfolgreichste Filmproduzentin Deutschlands. Sie hatte einige unbekannte Drehbuchautoren entdeckt und entscheidend gefördert. Aber sie galt als nicht ganz einfach. Ihre Villa lag inmitten eines japanisch angelegten Gartens. Eine Holzbrücke führte über einen kleinen Bach zur Terrasse des Hauses. Barbara Kruse empfing mich dort am Swimmingpool. Sie trug einen Bademantel und hatte ihre nassen, roten Haare zurückgekämmt. Eine Frau Mitte 50, die ohne weiteres 10 Jahre jünger aussah. Guten Tag, Frau Kruse. Ich bin Jonathan Kornfeld. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Jonathan, ich habe Ihr Drehbuch gelesen und im Prinzip hat es mir auch ganz gut gefallen. Sie haben Talent. Das hört man natürlich gern. Aber ein gutes Drehbuch ist das natürlich nicht. Sie verzetteln sich. Ein guter Autor dominiert seine Figuren, nicht umgekehrt. Das müssen Sie noch lernen. Das ist allerdings schon ein Stück weit von mir auch beabsichtigt, der komplexen Figur des Kaisers gewissermaßen geschuldet. Ein historisches Thema ist noch zu groß für Sie. Schreiben Sie mir ein anderes Drehbuch, was Einfacheres. Und wenn Sie mich überzeugen, kaufe ich auch Ihr Buch über den Kaiser. Aha. Über was für ein anderes Drehbuch reden wir da? Sie kennen ja sicher die White Trash-Reihe von Philipp Stegers. Ein Autor, den ich übrigens aufgebaut habe. Leider nein. Das sind Krimis, die in sozialen Brennpunkten spielen. Absolut authentische Figuren. Sehr erfolgreich. Ich habe hier ein Exposé von Herrn Stegers liegen mit dem schönen Titel Die Siedlung. Der Autor hat allerdings gerade eine Schreibblockade und so lange kann ich nicht warten. Ich zahle Ihnen 10.000 Euro. Sie haben 2 Wochen Zeit. 2 Wochen ist nicht zu schaffen. Vielleicht doch, wenn ich total reinhole. 10.000 Euro sind sehr, sehr viel Geld. Ich kenne noch nicht mal das Exposé. Ich werde ein überragendes Drehbuch schreiben. In Rekordzeit. Barbara Kruse wird mein großes Talent erkennen und mich fördern. Es folgen Jahrzehnte internationaler Erfolge. Auf Preisverleihung mache ich mich rar und begründe so meine mystische Aura. Einverstanden. Dann freue ich mich auf unsere Zusammenarbeit. Hier ist Ihr Exposé. Vielen Dank. Und Sie bauen mir bitte noch einen kleinen Hund in die Handlung ein, ja? So einen richtig süßen. Kein Problem. Sie achten auf Ihren Körper, Jonathan. Das gefällt mir. Ein heißer Sommermorgen in Unionvorstadt, bei einer heruntergekommenen Arbeitersiedlung im Dortmunder Norden. Die immer gleichen weißgrauen Häuser, die Risse notdürftig verspachtelt. Jennifer, 17, überquert mit ihrer 10-jährigen Schwester Kimberly die Straße. Die beiden Mädchen sind Waisenkinder. Neben ihnen läuft ein kleiner Hund. Schnitt. Jennifer und Kimberly laufen über einen verwilderten Fußballplatz, auf dem Kinder spielen. Mit ihren Augen suchen sie die Umgebung nach Pfandflaschen ab. Zwischen der roten Asche wächst Unkraut. Auf Höhe des Mittelkreises liegen verkohlte Bahnschwellen, die Reste eines großen Feuers. Jetzt schau nur, wie wunderbar goldig du bist, trotz unserer großen Armut. Ich hab dich so lieb. Ich hab dich auch lieb. Ja, wir haben es schwer, aber wir halten zusammen. Genau. Ein Exposé ist die Zusammenfassung einer Geschichte, die der Autor noch gar nicht geschrieben hat. Es ist nicht mehr als die Behauptung einer Geschichte. Das Exposé, das Barbara Kruse mir gegeben hatte, war eine Unverschämtheit. Schnitt auf den Marktplatz. Vor dem Supermarkt. Jennifer und Kimberly befestigen die Leine des kleinen Hundes am Geländer. Sehr schön brav, neben den beiden Schwestern stehen 2 prall gefüllte Plastiktüten. Wir bringen mal eben die Flaschen weg. Die Die Flaschensammlermädchen sollten zufällig einen Ehrenmord unter türkischen Migranten entdecken. Schau mal, sie haben alle Sortenwasser. Die Geschichte hatte große strukturelle Probleme. Es gelang mir nicht, mich in das abstruse Setting hineinzudenken. Die Figuren verhielten sich außerdem völlig seltsam, als wären sie aus einem Heimatfilm. Zudem wurden eine Musical-Einlage und ein Happy End am Meer verlangt. Kornfeld. Wie kommen Sie mit dem Drehbuch voran? Fantastisch. Also, die beiden Mädchenfiguren, die sind ja wirklich super. Immer füreinander da, immer gut drauf, trotz prekärster Verhältnisse. Also, ganz toll. Wahnsinnig authentisch. Ja, das stimmt. Wie entdecken unsere Mädels denn den Ehrenmord? Ja, also ehrlich gesagt würde ich die Geschichte gerne erst einmal von vorne bis hinten aufgeschrieben haben, bevor ich jetzt konkret über Inhaltliches spreche. Was bilden Sie sich eigentlich ein, so mit mir zu reden, Jonathan? Sie sind ein Niemand. Sie haben keinerlei Erfolge vorzuweisen. Wann kriege ich was zu lesen? In einer Woche, wie vereinbart. Enttäuschen Sie mich nicht. Sonst ist Ihre Karriere vorbei, bevor sie begonnen hat. Schnitt. Die Mädchen stehen in einem kleinen Nebenraum des Supermarkts und werfen ihre Pfandflaschen in die Automaten. Ach Mist. Mann, der Automat kippt mal wieder. Ein Warngeräusch ertönt. Jennifer drückt auf eine Klingel, ein Rolltor fährt hoch. Dahinter kommt ein junger türkischer Mann mit Raubvogelgesicht zum Vorschein. Hey, warum machst du kaputt, ja? Sein Name ist Hyrol. Ich habe nichts gemacht, wirklich. Ich habe nur die Flasche da reingetan. Ein weiterer Migrant tritt hinzu. Er hat laut Exposé eine Boxernase und ein prinzipiell unsympathisches Auftreten. Was macht die schon wieder für Probleme, Kartoffelmärchen? Sein Name ist Gyrol. Hyrol und Gyrol, wir sind arme Waisenkinder. Warum seid ihr immer so gemein zu uns? Wir sind Brüder aus türkischen Bergen. Wir leben nur noch unsere Gesetze. So benimmt man sich nicht. Ihr seid in diesem Land nur zu Gast. Yeah. Das wird das schlechteste Drehbuch aller Zeiten. Das gebe ich nicht ab. Ich täusche eine Krankheit vor. Oder ich steche mir mit einem Schaschlikspieß ins Auge und lasse es wie ein Unfall aussehen. Guten Tag, Herr Kornfeld. Ich darf mich kurz vorstellen. Michael Schmattke, mobile dramaturgische Beratung und Mentor. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie strukturelle Probleme mit Ihrem Drehbuch haben. Woher wissen Sie das? Sagen Sie eine Zahl zwischen 1 und 10. 1? Richtig. Ich gratuliere. Sie haben gerade eine kostenlose 10-minütige Erstberatung gewonnen. Hat Barbara Kruse Sie geschickt? Ich arbeite unabhängig. Woher wissen Sie, dass ich Drehbuchautor bin? Erzähle ich Ihnen, wenn wir ins Geschäft kommen. Ihre Zeit läuft. Ach so. Ja, dann kommen Sie rein. Und bitte. Ich wette, Hyrol und Gyrol sind Verbrecher. Normale Menschen sind nicht so bedrohlich. Wo ist denn der kleine Hund? Nein, er ist geklaut worden. Unser lieber Hund. Oh nein. Oh nein, wo ist er denn? Hallo, hallo. Hast du hier? Komm hier. Und freeze. Geh mal kurz dazwischen, ja? Heldenreise Stufe 2. Call to Adventure. Die Welt des Helden wird erschüttert. Hier, der geliebte kleine Hund verschwindet spurlos. Genial, Jonathan. Das war ich nicht. Ich habe nichts mit dem Köter gemacht. Ich brauche einen Ehrenmord. Das liegt alles an diesem Drecksexposé. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber das sind doch alles nicht meine Figuren. Jonathan. Ihr Problem ist ein ganz anderes. Sie sind nicht nah genug an Ihren Figuren. Sie sitzen hier in Köln an Ihrem Schreibtisch und grübeln. Und die Figuren rennen irgendwo in Dortmund rum. Wie wollen Sie da ein gutes Drehbuch schreiben? Wie wohl? Meiner Fantasie. Fantasie? Wenn Sie wirklich wissen wollen, was in Ihrer Geschichte abgeht, müssen Sie die Figuren inkognito und vor Ort beobachten. Das ist doch völlig absurd. Wie soll das denn gehen? Das ist immer meine Sorge sein. Ich biete Ihnen ganzheitliche Observation. Eine Transaktionsanalyse der Hauptfigur plus meine lasergenaue dramaturgische Beratung. Eine derartige Informationsdichte kann Ihr Gehirn mit Fantasie nicht mal ansatzweise erzeugen. Ich muss das Drehbuch in 4 Tagen abgeben. Ich habe noch nichts Brauchbares geschrieben. Dann empfehle ich mein Paket Meeting with a Mentor. Ich garantiere Ihnen, dass Sie Ihr Drehbuch pünktlich abliefern und dass Ihre Geschichte voll on point ist. Das Paket geht über 3 Tage. Kostet 3.900 Euro. Danke, ich verzichte. Mhm. Dann rufen Sie mich an, wenn Sie es sich anders überlegt haben. Hier ist meine Karte. Ciao, ciao. Schmattke strahlte diese unglaubliche Selbstsicherheit aus, als hätte er Zugang zu einer völlig überlegenen Technologie. Ich war trotzdem skeptisch. Man konnte doch nicht einfach so die Figuren einer Geschichte aufsuchen und heimlich beobachten. Oder etwa doch? Mit einer Sache hatte Schmattke auf jeden Fall recht. Ich war nicht nah genug an meinen Figuren. Sie machten, was sie wollten und nicht, was ich wollte. Alles, was ich mir ausdachte, klang falsch und völlig unbedeutend. Test, Test, 1, 9, 3, 3. Jennifer. Ja? Können Sie mich hören? Hallo? Ja, ich kann Sie hören, aber es klingt irgendwie komisch. Ganz recht. Sie hören mich nur in Ihrem Kopf, damit wir nicht abgehört werden können. Ach so. Jennifer, mein Name ist Brunner vom Verfassungsschutz. Wir haben Hinweise, dass hinter dem Verschwinden ihres kleinen Hundes der Drehbuchautor Jonathan Kronfeld steckt. Wir müssen leider davon ausgehen, dass der Mann ihren Hund bestialisch getötet und verzehrt hat. Dieses verdammte Schwein! Keine Angst, Jennifer. Ich kann Sie aus der Szene rausholen. Arbeiten Sie mit mir zusammen. Als Informantin. Hallöchen. Mensch, Jennifer, bist du das? Hä? Du siehst aus wie ich. Jennifer? Ja, ich bin Vera, deine Zwillingsschwester. Wir wurden bei der Geburt getrennt. Ach so, deshalb. Jennifer, Vorsicht. Diese Frau ist eine bekannte Hochstaplerin. Ja, das stimmt. Mich gibt's eigentlich gar nicht. Ich kündige nur deine Psychose an. Ab jetzt wird die Handlung nämlich immer abgedreht. Nachher weiß keiner mehr, was überhaupt noch Realität ist. Jennifer, Sie sollten jetzt an Ihre Verfassung denken. Wo die Realität aufhört, beginnt der Verfassungsschutz. Herr Brunner, wenn Sie wollen, dass meine Zwillingsschwester für Sie arbeitet, verlange ich als Gegenleistung, dass Jennifer ab morgen an jedem Arztbesuch in Deutschland einen Cent verdient. Wie soll das denn funktionieren? Das wird ganz normal über die Krankenkasse abgerechnet. Sie sind ein Niemand. Sie haben keinerlei Erfolge vorzuweisen. Jeannie, wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren. Blockiert Sie der Gedanke einer Deadline? Dann rufen Sie mich an. Michael Schmadtke, mobile dramaturgische Beratung und Mentor. Und alles wird gut. Fünf Stunden später holte Schmadtke mich mit einem umgebauten Militärfahrzeug ab. Es war vollgestopft mit Spionagetechnik und diente ihm gleichzeitig als Wohnmobil. Von hier aus hatte er meine gesamte Kommunikation mit Barbara Kruse abgehört. Ich wollte nicht wissen, was er noch alles von mir wusste. Haben Sie schon recherchiert, in was für einer Gegend Ihre Geschichte spielt? Wozu? Weil es beim Drehbuchschreiben auf Details ankommt. Ach, das wusste ich gar nicht. Hören Sie. Union Vorstadt wurde als Werksiedlung gebaut für die Arbeiter vom Hüttenwerk Union, 1871. Direkt daneben ist der Dortmunder Hafen entstanden. Ist übrigens der größte Kanalhafen Europas. Sie müssen ein bisschen Zeit in die Recherche investieren, Jonathan. Sonst wird das nichts. Würde ich wahnsinnig gerne, aber leider läuft mir gerade ein bisschen die Zeit davon. Und die Geschichte hat nach wie vor große strukturelle Probleme. Sie müssen cool bleiben. Ich bin aber nicht cool. Ich bin von Natur aus nervös. Mein Selbstbewusstsein ist sehr fragil. Jonathan, Sie müssen auch nicht cool sein. Sie müssen sich nur cool fühlen. Das ist das ganze Geheimnis beim Schreiben eines guten Drehbuchs. Und Sie brauchen ein paar coole Sprüche. Furzwitze. Oder was mit Kacke. Als wir die Autobahn verließen, tauchte auf der linken Seite der Dortmunder Hafen auf. Er war viel größer, als ich mir vorgestellt hatte. Wir fuhren über die Kanalbrücke auf das alte Hafenamt zu, das von Weitem wie eine Kirche aussah. Direkt dahinter lag Union Vorstadt. Die Siedlung war schachbrettartig angelegt und vollständig von Hafen- und Industrieanlagen eingeschlossen. Jonathan, Sie inspizieren gleich unauffällig die Umgebung. Ich werde die Mädchen ausfindig machen. Okay. Uhr. Union Vorstadt ist völlig heruntergekommen. Überall wilde Müllkippen. Die Hälfte der etwa 40 Häuser sind Ruinen. Die Häuser haben Gärten, in denen kleinere Nutztiere gehalten werden. Ziegen, Tauben, Kaninchen, sowas. In der Mitte der Siedlung befindet sich ein Marktplatz, auf dem auch der bereits von mir erwähnte Supermarkt steht. Und ein Schulgebäude. Ja. Hey, Professor! Was machst du hier? Hier ist Zutritt verboten für Professor, ja? Warum? Weil wir sagen, ich bin Hyrok, das ist mein Bruder Gyrok. Was ist das da, ja? Das ein 12 Jahre altes Diktiergerät, das keinerlei Wiederverkaufswert ist. Gib mir. Sicherlich nicht. Gib mein Bruder oder stech dir ab, Professor. Hey, hey, ihr Faselanten. Was sind wir denn, Ruhe? Der schießt euch ein zweites Loch in den Arsch. Nicht schießen, Spatke. Keine Eskalation. Auf deine Freund, Pistolero. Was im Land leben wir denn eigentlich? Dass ich ein anständiger Mann abends nicht mehr allein auf die Straße trauen kann. Ich weiß nicht, ob wir diese Thematik überhaupt brauchen. Ja, los, verpisst euch. Ich hab einen verdammt nervösen Zeigefinger. Ist er tot? Beide. Puh. Vielen Dank. Schmadtke, das ist ja unglaublich. Das waren gerade zwei Figuren aus dem Exposé. Es wird noch besser. Ich habe die Mädchen gefunden. Hocken da vorne in dem Haus. Kommen Sie mit zum Wagen. Ich habe schon alles mikrofoniert. Zeitung für RTV. Wer Wenn wir den kleinen Hund nicht finden, ja, dann mach ich fertig, du Pissblag. Wow. Ja, Jenny, das bist du. Was bin ich? Die Mädchen hassen dich. Und alles nur, weil du ein Scheißwasser aus dem verfickten Supermarkt wolltest. Du wolltest auch ein Wassereis. Ach, halt die Fresse, Mann. Diese ganze falsche Freundlichkeit ist auf einmal weg. Ja, weil sich ihre Figuren jetzt unbeobachtet fühlen. Merken Sie was? Ich lasse mir meine Karriere nicht wegen dir kaputt machen, du Pissblag. Ja, das bist du. Und was bin ich? Halt die Fresse. Jennifer ist eine richtig dumme Bratze. Ja, halt die ist ja völlig ungeeignet als Hauptfigur. Was für eine Karriere? Wovon redet die? Alter, jetzt komm doch mal. Ja, Mann, ich komm ja. Ich sag Ihnen was. An Ihrer Geschichte ist was faul. Haben Sie gesehen, wer die Mädchen abgeholt hat? Das werden wir morgen rausfinden. Ich habe jetzt Feierabend. Wir sind gerade erst angekommen. Ich rede auch nur von mir. Sie suchen sich jetzt einen Schlafplatz. Am besten, solange es draußen noch hell ist. Ja, aber warum kann ich nicht im Wohnmobil schlafen? Hier ist doch genug Platz. Das wird so einfach. Sie müssen sich jetzt beweisen und Ihre Komfortzone verlassen. Nur so entsteht dramaturgische Magie. Was ist das denn für eine Beratung? Draußen rennen Hürer und Gürer rum. Sie müssen cool bleiben. Ich zahle Ihnen doch nicht 1300 Euro am Tag, dass ich mich hier nachts abstechen lasse. Jonathan, Sie setzen jetzt bitte meine Anweisung um, sonst kann ich bei Ihrem Drehbuch für nichts mehr garantieren. Der Typ verarscht mich doch. Und ich falle drauf rein wie ein Rentner. Die werden mich umbringen. Dann wäre ich wenigstens die strukturellen Probleme los. Schritte. Was mache ich denn jetzt? Was wollen Sie von mir? Ich bin's nur. Schmatke. Mann, müssen Sie mich so erschrecken? Ja, unbedingt. Ich habe noch was für Sie. Hier eine Signalpistole. Bei Gefahr abfeuern und alles wird gut. Okay, danke. Ich muss weiter. Jonathan! Ja? I believe in you. Ich fand einen Schlafplatz in einer Hausruine, wo ich mich unter Teppichresten versteckte. Die Nacht brach an. Zuerst hörte ich die Trommeln, dann sah ich die Fackeln. Ich verließ mein Versteck und näherte mich vorsichtig. Aus den Häusern der Siedlung strömten in Lumpen gehüllte Männer und Frauen. Wie in einer Prozession folgten sie einander zu dem verwilderten Fußballplatz. Dort hatten sich bereits etwa 50 von ihnen versammelt. Auf Höhe des Mittelkreises brannte ein großes Feuer aus Bahnschwellen. Unioner, hört mich an! Ich bin Bürstenmacher. Industriell hergestellte Bürsten sind qualitativ deutlich schlechter als handgemachte, aber sie kosten nur einen Bruchteil des Preises. Meine Kunst ist nicht mehr gefragt. Ich weiß nicht, wie ich noch länger meine Familie ernähren soll. Große Not! Schlimm, schlimm, schlimm! Unioner, hört mich an! Ich bin Stahlkocher im Hüttenwerk. Meine Arbeit ist hart und gefährlich. Die feinen Herren in der Chefetage verdienen sich eine goldene Nase. Aber bei uns am Hochofen gibt es immer noch keine betrieblich geregelten Bestimmungen zum Arbeitsschutz. Große Not! Schlimm, schlimm, schlimm! Unioner, hört mich an! Ich bin Witwe. Mein Mann fiel auf dem Schlachtfeld für unser Vaterland. 7 Kinder zog ich groß. Nun bin ich alt und fühle mich oft einsam. Neulich aß ich aus Versehen faule Blutwurst. Unioner, nur ein Mann kann uns jetzt noch helfen. Ja! Kaiser, hörst du die Signale? Uns plagt die bittere Not. Wir trinken trübes Wasser. Wir essen Trockenbrot. Wir leben wie die Schaben. Wir darben, darben, darben. Union! Union! Hüttenberg, Hüttenberg, 1, 2, 3. Union! Union! Hüttenberg, Hüttenberg, 1, 2, 3. Union! Die Unioner feierten die ganze Nacht. Sie tranken Unmengen an Bier und Schnaps und klagten über ihr schweres Los. Um 6 Uhr morgens hörten sie schlagartig damit auf. Sie packten leise ihre Sachen zusammen, löschten das Feuer und gingen zur Arbeit. Kleiner Hund! Wo bist du denn? Kleiner Hund, komm doch mal raus. Ja, nee. Chris, komm doch bitte mal. Kleiner Hundi, wo bist du denn? Mein kleiner Hund! Jennifer und Kimberly laufen über den verwilderten Fußballplatz. Mit ihren Augen suchen sie ununterbrochen die Umgebung nach dem kleinen Hund ab. Wer sind Sie? Haben Sie hier im Gebüsch geschlafen? Ich? Nee, aber ich glaube, ich habe euren Hund gesehen. Echt? Wo denn? Wo jetzt genau? Das war irgendwo im Hafen. Können Sie uns zeigen, wo? Ja, na klar. Komm mal mit. Juhu! Na, Wisst ihr eigentlich schon, was ihr später mal werden wollt? Ich werde Tierärztin. Ah. Also ich werde Schauspielerin. Ach so. So richtig mit Karriere? Mhm. Am liebsten Hollywood. Aber ich würde auch eine Soap machen. Guck mal, Jenny. Da vorne liegt ein Mann zwischen den Containern. Ich hab den zuerst gesehen. Stimmt doch gar nicht. Ich glaub, der lebt nicht mehr. Kommt, geht mal da weg. Wasserschutzpolizei, bitte kommen. Die Kommissar Brunner. Wachtmeister, ich höre. Ich hab hier eine männliche Leiche. Alter in etwa 25, südländische Herkunft. War vermutlich ein tragischer Unfall. Wie kommen Sie bitte zu der Schlussfolgerung? Keine Ahnung. Roger, over. Also im Fernseher denkt man am Anfang auch immer, dass es ein tragischer Unfall war. Darf ich die Leiche mal untersuchen? Natürlich. Nur zu. Entschuldigung, aber das ist ganz schön unrealistisch, dass Sie hier als Polizist ein junges Mädchen eine Leiche untersuchen lassen. Wieso? Ja, und auch, dass Sie hier alleine zum Tatort kommen. Polizisten sind immer zu zweit im Einsatz. Na, sagen Sie das mal meinem Chef. Ich hätte liebend gern einen Partner, der mit mir durch dick und dünn geht. Ha! Die Leiche trägt einen Videothekenausweis bei sich, ausgestellt auf den Namen Hassan. Der Bruder von Hyrule und Gyrul heißt Hassan. Und hier ist eine Eintrittskarte für Starlight Express, das Musical. Das bedeutet, Hassan war schwul. Wie kommst du denn darauf? Sowas gucken sich nur Schwule an. Das stimmt. Ich würde mir nie im Leben so ein Musical angucken. Es war sicher ein Ehrenmord. Hassan musste sterben, weil er schwul war. Er hat den Namen seiner Familie beschmutzt. Ja, so einen Fall habe ich schon ein paar Mal erlebt. Wir bräuchten wahrscheinlich trotzdem noch mehr Beweise. Okay, Leute, das wird mir jetzt zu blöd hier. Ich bin raus. Ehrenmord. Darf ich die lächerlich auch mal untersuchen? Aber bitte, mir soll's recht sein. Lass erst mal deine Schwester, okay? Mir folgt ein dicker, älterer Mann mit Glatze und Schnurrbart. Er versucht sich jedes Mal zu verstecken, wenn ich stehen bleibe. Hände hoch! Warum verfolgen Sie mich? Nehmen Sie die Waffe runter, Kornfeld. Ich bin zu Ihrem Schutz hier, Brunner, Privatdetektiv. Barbara Kruse hat mich engagiert. Ich brauche Ihren Schutz nicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Michael Schmattke ist ein skrupelloser Trickbetrüger, ein sogenannter brauner Engel. Schmattke sucht gezielt Menschen in Notlagen auf und verkauft ihnen für viel Geld völlig sinnlose Beratung. Dieser Mensch scheißt in ihr Leben. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich muss Sie warnen. Es gibt ernstzunehmende Hinweise, dass Schmattke auch den Homo-Türken umgebracht hat. Na, ob das Opfer überhaupt homosexuell war, sei mal dahingestellt. Also da gehört nach meiner Erfahrung ein bisschen mehr zu als eine Eintrittskarte für ein Musical. Aha, aha. Kennen Sie sich aus in dem Bereich? Wie ich auch. Meinen Sie Musicals? Ja, verdammt abgebrühter Hund. Wir sollten zusammenarbeiten und Informationen austauschen. Sehen wir uns heute Abend auf der Party? Auf welcher Party? Neue Figur. Brunner. Merkwürdiger Typ. Hat möglicherweise recht mit Schmattke. Idee. Brunner aus dramaturgischen Gründen schon früher im Drehbuch auftauchen lassen. Wieder ist eine Party. Warum weiß ich da nichts von? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Jonathan, ich weiß nicht, welche Laus Ihnen über die Leber gelaufen ist, aber Sie machen jetzt bitte Folgendes. Sie arbeiten mein Recherchematerial für Ihr Drehbuch durch und anschließend gehen wir beide schön auf die Party. Ich komme nicht mit. Ich habe nur noch 2 Tage. Ich schreibe lieber. Das wäre wirklich das Dümmste, was Sie machen können. Auf der Party können Sie Ihre verkrampften Strukturen mal ein bisschen auflockern. Na los. Partys sind ein wichtiger Bestandteil Ihres Lebens, nehme ich an. Ach was? Total ruhig geworden. Ich kann man überhaupt nicht mit früher vergleichen. Schmattke hatte wirklich interessantes Material zur Dortmunder Stadtgeschichte zusammengetragen. Kaiser Wilhelm II. War zur Einweihung des Hafens mit dem Schiff nach Dortmund gekommen. Der Kaiser hielt eine Rede vor dem alten Hafenamt, besuchte das Eisen- und Stahlwerk Union und fuhr anschließend im offenen Wagen in die festlich geschmückte Stadt ein. Sein 3¼-stündiger Besuch war monatelang vorbereitet worden und kostete die Stadt Dortmund insgesamt 160.000 Goldmark. Ich spürte sofort wieder diese Begeisterung, mit der ich in den letzten Jahren Bücher und Artikel über den Kaiser verschlungen hatte. Das allgemeine Urteil über ihn fiel nicht gerade schmeichelhaft aus. Wilhelm II. Galt bestenfalls als tragische Figur der Weltgeschichte. Ein Kindskopf, der die Welt immer nur so sah, wie er sie gerade sehen wollte. Leichtgläubig, großmäulig und nervenschwach. Er war mir sofort sympathisch. Wilhelm II. War zweifellos der erste moderne Mann des 20. Jahrhunderts. Kurz bevor wir zur Party aufbrachen, holte Schmattke ein kleines Kuvert mit weißem Pulver aus dem Kühlschrank. Er streute etwas von dem Pulver auf den Tisch und zerhackte es mit einem Geodreieck. Dann zog er es sich mit einem Röhrchen in die Nase. Was tun Sie da? Ich mach mich ein bisschen frisch. Traubenzucker. Ach so. Jonathan, Ehrenmord hin oder her. Ich finde gerade eine ganz andere Frage viel spannender. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, warum die Mädchen ihrer Geschichte arm sind? Weil es die Vorgabe vom Exposé ist? Nein. Weil sie uns dann leid tun. Und weil wir sie deshalb mögen. Nur dafür braucht man die Armut im Grunde gar nicht. Das geht viel effektiver. Ich kann Ihnen nicht folgen. Passen Sie auf. Jennifer jobbt in der Werbeagentur. Eine Kollegin wird krank. Endlich die lang ersehnte Aufstiegschance. Jennifer darf zum ersten Mal eine Präsentation vor einem wichtigen Kunden machen. Die Präsentation läuft super. Aber plötzlich rutscht sie auf einer Bananenschale aus. Und während Jennifer zu Boden fällt, lässt sie vor Schreck vollein gehen. Und dann liegt sie da. Mief. Ja? Das Publikum lacht über Jennifer. Aber dann sehen sie plötzlich, dass ihr Bein total verdreht ist. Jennifer weint und hat große Schmerzen. Und auf einmal tut es den Leuten wahnsinnig leid, dass sie über Jennifer gelacht haben. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Wir sind übrigens gleich da. Jennifer tut dem Publikum jetzt genauso leid, als wenn sie arm wäre. Aber der Unterschied ist, das Publikum hat zusätzlich einmal gelacht und sich einmal geschämt. Das heißt, dreifacher Emotional Impact. Schadenfreude, Scham, Mitleid. Nur durch szenisches Anfüttern und Abmelken. Und mit dieser abgeschöpften Molke füttern wir das Publikum wieder an. Merken Sie was? Oh, da vorne sind Hyrol und Gyrol. Diesen Türsteher auf der Party. Verdammt, die werden uns kalt machen. Wenn es dem Kühlschrank zu heiß wird, abtauen, Baby. Und freeze. Wow. Mit einem Fingerschnipsen hatte Schmadtke das gesamte Geschehen auf dem Marktplatz und vor der Schule eingefroren. Die Menschen standen regungslos da, als wären sie Schaufensterpuppen. Kommen Sie, Jonathan. Wir haben heute noch ein bisschen was vor. Die Party findet in der Aula der Schule statt. Das sind vielleicht, 250 Leute hier. Es gibt eine Bar und Chili con Carne aus einem großen Bottich. Ich könnte schwören, dass hier auch Unioner von gestern Nacht herumlaufen. Ohne Lumpen. Was machen Sie da? Ich nehme nur ein paar Notizen auf, als Gedächtnisstütze. Aha, wozu? Ich bin der Drehbuchautor von der Geschichte. Ich denke mir das hier alles aus. Ach so, dann kennen Sie ja bestimmt auch voll die Regisseure und alles. Ja, klar. Können Sie mich denen mal vorstellen? Dann dürfen Sie auch mit mir knutschen. ja. Also, ich würde es machen. Ich würde es auch machen, wenn es irgendwas für die Handlung bringen würde. Ich will nämlich Schauspielerin werden. Ah, okay. Aber dann muss ich dich mal was Persönliches fragen. Bist du wirklich so arm, dass du Pfandflaschen sammeln musst? Was? Nein, um Gottes Willen. Die Regisseure wollen sowas immer wissen. Hallo, ich krieg 200 Euro Taschengeld von meinen Eltern. Ich denke, ihr seid Waisenkinder. Nein, Kimberly ist auch nicht meine Schwester. Wir tun nur so. Und die anderen hier auf der Party, tun die auch alle nur so? Ja, ich glaube schon. Wer hat euch engagiert? Die Frau da vorne am Tisch mit den roten Haaren. Barbara Kruse. Oh Mann, ich könnte die Schlampe umbringen, ey. Wenn wir den kleinen Hund nicht wiederfinden, will die meine Karriere als Schauspielerin zerstören. Oh, da ist der Polizist. Ich muss weg. Hallo, hier bin ich. Hallöchen, Popöchen. Ja, du wilde Hummel? Eine Cola bitte, ohne Eis. Cheers. Schmadtke, Sie werden es nicht glauben. Von wegen authentisch. Die ganzen Figuren tun alle nur so und sind von Barbara Kruse angeheuert worden. Von wem? Ja, von der Frau da vorne am Tisch. Wow, ein Rotfuchs. Die haben so einen ganz eigenen Körpergeruch. Ein bisschen säuerlich. Jedenfalls, ich bin total erleichtert. Jetzt kapiere ich endlich, warum ich die ganze Zeit nur Scheißideen hatte. Barbara Kruse hat mich angelogen. Die Figuren sind überhaupt nicht authentisch. Das war alles gar nicht meine Schuld. Jonathan, Sie sind auf einer verdammt heißen Spur. Sorry, aber ich muss mal eben den Rotfuchs beschnüffeln. Entschuldigen Sie, schöne Frau. Aber darf ich Ihnen was fürs Näschen anbieten? Oh ja, sehr gerne. Schmadtke geht zu Barbara Kruse. Er bietet ihr Traubenzucker an. Barbara Kruse steht auf. Die beiden gehen in Richtung... Sie gehen aufs Klo. Warum? Herr Kornfeld! Brunner! Na, wie schaut's aus? Kommen wir ins Geschäft, wir beiden Hübschen? Das hängt ganz von Ihren Informationen ab. Was haben Sie denn so anzubieten? Einiges. Würden Sie zum Beispiel nicht mal gern den braunen Salon besuchen? Ist der in Dresden? Wir meinen schon dasselbe, oder? Bitte? Ja, wir verstehen uns, oder? Wir verstehen uns. Ja, klar. Auch nicht. Gut, wenn man ins Scheißhaus reinkommt, zweite Tür links. Ich warte auf Sie. Und was machen wir denn da? Ich Ihnen ein paar neue Informationen zeigen. Ja, genau. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Papa. Barbara Kruse kommt aus der Toilette. Sie wirkt orientierungslos. Da kommt Schmadtke. Er hat Unterleibsschmerzen. Barbara Kruse kommt direkt auf mich zu. Verdammt, sie wird nach dem Drehbuch fragen. Jonathan, schön, Sie zu sehen. Na, das ist aber eine Überraschung. Was ist denn mit dem Mann da vorne? Er hat Schmerzen. Moment, ich werde ihm helfen. Vergessen Sie den Neandertaler. Ist er selber schuld. Sie sehen unheimlich sexy aus, Jonathan. Na, das Kompliment muss ich doch umgehend zurückgeben. Scheiße. Ja, blöd. Ich bin genau jetzt mit dem Herrn Brunner verabredet. Sie sind jetzt mit mir verabredet. Schnaps! Okay. Wir schallern uns jetzt erstmal so richtig ein, ne? Meine nächste Erinnerung ist nur eine kurze Momentaufnahme. Ich liege nackt auf einem Bärenfell und starre auf ein Foto von Bela Lugosi. Das Zimmer ist in ein Meer von brennenden Kerzen getaucht. Es riecht nach Wachs und Patchouli. Neben mir auf dem Fell liegt ein großes, graues Reptil. Es schaut sich auf einem Smartphone lustige Unfallvideos an. Das Reptil streichelt währenddessen mit seiner Klaue einen kleinen Hund. Und zwar den kleinen Hund, der mir und den beiden Mädchen vor dem Supermarkt in Unionvorstadt gestohlen worden ist. Hund? Ja, und die Mädels suchen den immer noch. Naja, sie müssen halt lernen, dass man sich nie zu sicher sein darf. Es kann ja immer was Schlimmes passieren. Guten Morgen, Darling. Na, schon wieder ansprechbar? Schöne Frau. Buenos Aires. Zum Flughafen. Ich bin bis morgen Abend auf der Biennale. Aber wenn ich wiederkomme, lese ich als erstes dein Drehbuch. Versprochen. Scheiße. Scheiße, scheiße. Nein. Nein, nein. Ich muss cool bleiben. Nein. Ich muss mich cool fühlen. Ja. Los, fühl dich cool. Puh. Ja, ich fühle mich cool. Michael Schmadtke, dramaturgische Beratung und Mentor. Ich bin gerade auf einem Termin außer Haus. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht nach dem Signalton. Danke. Schmadtke, ich sitze hier eingesperrt in der Villa von Barbara Kruse. Mein Laptop und sämtliche Unterlagen befinden sich in Ihrem Wohnmobil. Morgen Abend muss ich das Drehbuch abgeben. Sie kommen jetzt sofort vorbei und beraten mich. Sonst kann ich für nichts mehr garantieren. Tschüss. Ich schaute mir die Villa von Barbara Kruse etwas genauer an. Die Inneneinrichtung musste ein Vermögen gekostet haben. Sie war vollkommen geschmacklos, als hätte ihr eine Bäuerin ihren Lottogewinn ausgegeben. Die Wände waren mit Preisen und Auszeichnungen dekoriert. Und auf dem Gästeklo hing ein Gemälde von Neo Rauch. Ihre CD-Sammlung besteht hauptsächlich aus Eros Ramazzotti und Musicals. Und sie besitzt eine gerahmte Urkunde für den 50. Besuch im Starlight Express. Und damit ist völlig klar. Der Neo Rauch, die Biennale, der japanische Garten, alles nur Fassade, um von ihrem zutiefst bäuerlichen Wesen abzulenken. Schmadtke, wo sind Sie? Ich stehe vor dem Tor. Machen Sie auf. Geht nicht, ist abgeschlossen. Ich schmeiße Ihren Rucksack über den Zaun, okay? Ja, okay. Danke. Tja, dann werde ich mich mal wieder auf den Heimweg machen, Jonathan. Das war echt eine Wahnsinnszeit mit Ihnen. Und das ist doch wohl ein schlechter Witz. Ihre Beratung geht über 3 ganze Tage. Was soll ich Ihnen denn noch beibringen? Sie haben gestern die Frau auf der Party abgeschleppt, nicht ich. Jonathan, Sie sollten mich beraten. Schmadtke, Sie sagen mir jetzt bitte ganz konkret, wie löse ich die strukturellen Probleme in meiner Geschichte? Mit Tempo. Das ist das ganze Geheimnis. Scheiß auf Logik. Sie haben mir garantiert, dass ich das Drehbuch pünktlich und voll on point abliefere. Genau. Denn Sie werden sich jetzt einen Tag lang hinsetzen und ein hammermäßiges Drehbuch raushauen. Jonathan, Sie sind in den letzten 2 Tagen zu so einer coolen Sau geworden. Der Einzige, der es noch nicht begriffen hat, sind Sie. Sie brauchen mich nicht mehr. Ja, aber was soll ich denn jetzt schreiben? Was Sie wollen. Ich hätte nur eine Bitte. Die wäre? Ich weiß, in jeder großen Geschichte muss kurz vor Schluss der Mentor sterben, aber könnte ich eventuell trotzdem aus Ihrer Geschichte lebend rauskommen? Ja, versprochen. Ich lasse Sie am Leben. Wirklich? Ja, Ehrenwort. Danke, Jonathan. Oh Mann, ich werde Sie vermissen. Leben Sie wohl. Kann ich Sie anrufen, falls ich noch eine Frage habe? Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Jonathan, you're the man. Work hard, play hard, fight the power, ride the snake. Und so weiter und so weiter. Tschüss, du Mose. Schmadtke! Schmadtke! Es gab eine riesige Rauchsäule. Ich konnte nicht genau sehen, was passiert war. Möglicherweise hatte jemand eine Bombe unter Schmadtkes Fahrzeug befestigt. Ich stand unter Schock. Ich hatte Schmadtke mein Ehrenwort gegeben und ihn dann doch nicht beschützen können. Aber eine Sache wurde mir sofort klar. Schmadtkes Tod durfte nicht umsonst gewesen sein. Er mochte ein Trickbetrüger gewesen sein, aber er hatte mich aus meiner Lethargie herausgeholt und er hatte dafür mit seinem Leben bezahlt. Ich ging zurück in die Villa und setzte mich an den Küchentisch. Dann begann ich zu schreiben. 26 Stunden, ohne Pause und ohne einen einzigen Satz zu korrigieren. Imbisswagen im Dortmunder Hafen. Jennifer und der Polizist essen eine Pommes. Jennifer, du musst mich verstehen. Wir brauchen mehr Beweise. Es war ein Ehrenmord. Vertrau mir. Dann darfst du auch mit mir knutschen. Okay. Schnitt, Polizeiwache. Kommissar Bruder, ich glaube nicht länger an den Unfall. Wir müssen von einem Ehrenmord im Migrantenmilieu ausgehen. Ich hab die Schnauze voll. Entweder Sie legen mir in den nächsten 48 Stunden Beweise vor oder Sie sind entlassen. Haben wir uns verstanden? Ja, verdammt. Schnitt. Der Polizist steht mit nacktem Oberkörper im Badezimmer. Er betrachtet sich im Spiegel. In meinem Gesicht sieht man Ratlosigkeit und Verzweiflung. Was soll ich nur tun? Schnitt, Karate-Studio. Hyrol und Gyrol stehen unter der Dusche. Gyrol hält sein Gesicht in den Wasserstrahl. Er weint. Gyrol, wir haben Hassan getötet. Unser Bruder. Wir sind Mörder. Wir hatten Beweise für seine Schwulheit. Hassan war Musical, ja? Er musste sterben, um unseren Namen reinzuwaschen. Diese scheiße Ehre. Unsere Ehre ist Fluch. Schnitt. Warte mal. Ich hab eine Idee. Vielleicht hat jemand den Borg zufällig gefilmt. Ja, vielleicht. Schnitt, Barbara Kruses Garten. Hurra! Da bist du ja, kleiner Hund. Wie gut, dass sich die liebe, liebe, rothaarige Frau aus der schönen Villa gefunden hat. Schnitt. Nachdem ich energisch ausgeatmet habe, Schnitt, wirke ich sehr entschlossen. Schnitt. Ja, hallo. Jennifer, ich weiß jetzt endlich, wo die verschwundenen Videoaufnahmen aus der Mordnacht sind. Komm sofort in den Hafen. Aber es ist mitten in der Nacht und es schüttet draußen. Und genau deshalb werden die Mörder von Hassan auch dort sein. Schnitt. Am Containerterminal im Hafen. Hahaha, wir haben die Beweise. Verdammt, sind wir zuvor gekommen. Wir werden niemals auf eure Gesessen hören, Kartoffeln. Los, hinterher. Versuch zu beschreiben, was passiert. Hyrol und Gyrol helfen zwischen den Containern hinter. Wie auch. Es ist voll das Labyrinth hier. Und total dunkel. Du machst das super. Sie sind da vorne. Sie sind da hinten. Achtung, sie klettern auf den Kran. Der Polizist zieht seine Lederjacke aus und gibt sie Jennifer. Bitte bleib unten. Ihre Blicke treffen sich. Das ist zu gefährlich. Wie wär's damit? Ein cooler Spruch von mir. Und anschließend kletter ich auf den Kran. Ja, okay. Pass bloß auf. Ich habe starke Gefühle für dich. Schnitt, Verhaftung, hiervon, davon. Letzte Szene. Jennifer und der Polizist spazieren am Strand. Die rote Sonne versinkt im Meer. Jennifer, ich habe mir schon so lange einen Partner gewünscht. Deshalb frage ich dich. Möchtest du dich Polizistin werden? Jennifer? Wachtmeister, ich wäre die glücklichste Frau auf Erden. Jennifer und der Polizist küssen sich. Ende. Fantastisch. Jonathan, vollkommen on point. Das freut mich. Ich habe noch ein Exposé für dich, auch von Philipp Stegers. Das Tal der blauen Täler spielt im Trinkermilieu. Das Drehbuch schreibst du als nächstes. Und was mit meinem Drehbuch über den Kaiser? Schauen wir anschließend mal. Okay. Aber gib es ruhig zu. Philipp Stegers ist nur ein Pseudonym von dir. Du hast die Exposés geschrieben. Warum? Hat brancheninterne Gründe. Und der Ehrenmord, hatte der auch brancheninterne Gründe? Du bist ganz schön clever, Darling. Sag, wer hat dich geärgert? Dein Vorgänger. Ich mag's nicht, wenn Menschen undankbar werden. Er wird den Tod redlich verdient haben. Allerdings. Du, ich hab da gerade eine ganz tolle Idee für die Siedlung. Eine Figur muss noch sterben. Dann hat die Geschichte noch mehr Emotionalität. Schmadtke ist doch schon gestorben. Du bist da wohl nicht auf seine Showeinlage reingefallen. Die Nummer macht er jedes Mal. Ups. Nein, Darling. Es muss jemand sterben, bei dem es uns richtig wehtut. Kimberley. Kimberley wird in einen Sack gesteckt und im Kanal ertränkt. Ich möchte, dass du das übernimmst. Ich nehme an, du duldest keinen Widerspruch? Naja, andernfalls steckst du halt in dem Sack. Ich machte mir keine Illusionen. Barbara Kruse spielte ein Spiel, bei dem ich niemals gewinnen würde. In diesem Universum bestimmte sie die Regeln. Aber ich musste wenigstens verhindern, dass Unschuldige dabei zu Schaden kamen. Hyrol und Gyrol holten mich mit dem Auto ab. Wir fuhren zum Dortmunder Hafen. Als wir über die Kanalbrücke auf das alte Hafenamt zufuhren, bemerkte ich, dass die Siedlung vollständig verschwunden war. Dort, wo sich mal Unionvorstadt befunden hatte, standen jetzt Schiffscontainer. Du wirst sterben. Warum schmeißt du nicht Kartoffelmädchen in den Kanal? Weil es dramaturgisch überhaupt keinen Sinn macht. Bei der alten Frau hast du gutes Leben, ja? Du bist zu feige, ein Kind zu töten. Du hast Kaninchenherz. Ich gehe lieber aufrecht in den Tod. Alles wegen deiner Ehre. Du Opfer! Scheiße! Polizei! Einen wunderschönen guten Abend, die Herren. Einmal die Papiere, bitte. Der hat einen Hund gestohlen. Ach, sieh mal einer an. Hyrol und Gyrol. Und der superschlaue Herr Drehbuchautor. Aussteigen. Hände hinter den Kopf und mit dem Gesicht auf den Boden legen. Warte, Jennifer. Lass sie erstmal aus dem Fahrzeug aussteigen. Okay, Partner. Ich störe ja nur ungern. Aber wir würden jetzt gerne weiterfahren. Sie halten schön die Klappe. Jennifer, zu deinem Selbstbewusstsein besteht überhaupt kein Grund. Deine ganzen Erfolge habe ich mir ausgedacht. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben den Ehrenmord selber aufgeklärt. Am meisten ich. Das stimmt wirklich. Gut, schwamm drüber. Dann verrate ich euch jetzt mal was. Einer von euch beiden hat morgen früh im Dienst einen schlimmen Unfall. Und der andere von euch wird seinen Partner viele, viele Jahre pflegen. Waschen, füttern, das ganze Programm. Wer möchte was lieber machen? Wieso das denn? Ne, das mache ich nicht. Ich bin doch voll jung und alles. Ich kann mich mal am Arsch lecken. Jennifer, bleib hier. Ich bin doch nicht bescheuert. Warte. Und bitte. Gut gemacht, Professor. Ich respektieren Sie. Danke. Professor, alles gut im Sack? Ja. Da schmeißen wir dich ins Kanal. Moment. Ich habe noch eine Idee für mein Drehbuch. Könnte ich die eben noch aufnehmen? Mach ja. Neuer Anfang. 11. August 1899. Ein strahlender Sommermorgen am Dortmund-Ems-Kanal. Das kaiserliche Dampfboot Strewe bewegt sich in gemütlichem Tempo vom Schiffshebewerk Henrichenburg in Richtung des Dortmunder Hafens. An den Ufern des Kanals stehen zahlreiche Untertanen und jubeln. Vielen Dank. Ich wäre dann soweit. Hm. Okay. Eins, zwei und drei. Die Steine in den Sack zogen mich sofort in die Tiefe. Ich versuchte ruhig zu bleiben und holte aus meiner Jackentasche die Signalpistole, die Schmatke mir gegeben hatte. Ich will nicht sterben. Ich bin cool. Es gelang mir, ein Loch in den Sack zu schießen. Ich zerrte und riss an der kleinen Öffnung herum, bis ich mich aus meinem Gefängnis befreien konnte. Ich versuchte, an die Wasseroberfläche zu schwimmen, aber irgendetwas versuchte, mich zurück auf den Grund des Kanals zu ziehen. Ein großes, graues Reptil. Ich wehrte mich nach Leibeskräften, ich strampelte und trat um mich, aber ich hatte keine Chance. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist ein weißes Licht und die Geräusche eines Dampfboots. Ja, Eure Majestät. Das war Signalmunition. Von unter Wasser abgefeuert. Da sitzt jemand fest. Schauen Sie nach, was da los ist. Zu Befehl, mein Kaiser. Es ist ein Mann, der mit einem Reptil kämpft. Holen Sie den Mann da raus. Um jeden Preis. Nehmen Sie ein Messer. Jawohl. Schön einstechen. Und nochmal. Ich hab ihn. Nun kennt ihr meine Geschichte, Eure Majestät. Ich stehe zutiefst in eurer Schuld. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ja, es muss göttliche Vorsehung gewesen sein, die mich just in diesem Moment auf das Wasser schauen ließ. Sagen Sie mal, Kornfeld, eine Sache an Ihrer Geschichte kann ich einfach nicht glauben. Ist es wirklich wahr, dass in meinem Reich kein Produzent Interesse an einem Drehbuch über seinen Kaiser hat? Ja, ich wünschte, ich könnte euch etwas anderes berichten. Diese verweichlichten Schlemmer. Den sollte man mit einer Peitsche in die Fresse schlagen. Eure Majestät, wir legen in einer Minute in Dortmund an. Kornfeld, ich muss jetzt den Hafen einweihen. Aber anschließend kümmern wir beide uns sofort um Ihr Drehbuch. Die Produktion werde ich höchstpersönlich übernehmen. Ich habe da schon ein paar richtig geile Ideen. Eure Majestät, ich wäre der glücklichste Mann der Welt. Kommen Sie mit. Ich werde Sie der Kaiserin vorstellen. Auguste, das ist unser Ehrengast. Jonathan Kornfeld. Ah, der Drehbuchautor. Ich habe schon so viel über Sie gehört. Eure Majestät, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Die Siedlung von Philipp Stegers. Bearbeitung Jonathan Kornfeld. Mit Dennis Moschito als Kornfeld und Hyrol, Daniel Brühl als Schmatke, Brunner, Gyrol und auch noch Kaiser Wilhelm II., Jella Hase als Jennifer und Vera, Edda Fischer als Barbara Kruse, Laurenz Johannes Leki als Polizist, Pauline Höhne als Kimberly, Oliver Mink als Hölzemann, Daniel Berger als Stahlkocher, Andrea Halter als Witwe, Philipp Stegers als Bürstenmacher und vielen anderen. Musik Lee Buddha. Technische Realisation Gertrud Melcher, Barbara Göbel und Jonas Bergler. Regieassistenz Julia Wolf. Regie Benjamin Quabeck. Eine Produktion von Barbara Kruse und dem Westdeutschen Rundfunk Köln 2014. Dramaturgie Nathalie Challis.